heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und Martin. Ja, und auch zusätzlich mit einem Gast, den wir schon länger nicht mehr dabei hatten, nämlich mit dem Dom. Ja, hallo. Heute auch mal wieder mit dem Dom. Okay, ausnahmsweise. Ich wollte eigentlich schon viel früher mal reingeschalten haben und irgendwie eine Grußbotschaft gegeben haben. Leider bin ich nicht dazu gekommen, weil mich dieser Apfel ziemlich auf Trab hält, was hoffentlich irgendwann auch in naher Zukunft euch in irgendeiner Form zugutekommt. Man liest ja so in der Presse, dass es nicht so gut um inzwischen uns, es ist ganz schwierig irgendwie so uns zu sagen, aber eigentlich ist es uns. Ich arbeite jetzt für diese Firma erstmal eine Runde. Mal schauen, wie es um uns bestellt ist. Ich sehe, dass wir unser Bestes tun, gute Arbeit zu machen. Die Frage ist, was dann im Endeffekt bei rumkommt. Das darf ich ja leider jetzt nicht mehr kommentieren. Ich hätte natürlich trotzdem so meine Meinung auch jetzt, wo ich sie nicht mehr haben darf. Mist. Naja. Ich denke, dass Marcel, Tobi und Martin genug Meinung haben und sich auch nicht den Mund verbieten lassen werden, was sehr schön ist. Haut immer dolle drauf, das kann man brauchen. Ich persönlich fand auch so die jetzigen, so die Pressewelle, die es so gab, durchaus hilfreich, weil ich ja schon immer auch vorher schon Angst hatte, dass man ein bisschen Realitätsverlust hat aufgrund des Erfolges und dann ist immer alles gut genug und mal gucken, was denn so passiert. Naja, okay. Diese Ecke nicht mehr besprechen zu können, finde ich sogar echt schade und das hat mir sehr gut getan, mit euch das vor euch tun zu können. Und natürlich mit Martin und Marcel und Tobi und ab und zu auch mal Lisa und Gästen auch immer wieder mal jede Woche so ein bisschen sich einfach nur über die aktuelle Techniklandschaft absammeln können. Ja, ihr merkt eine ganz besondere Folge dieses Mal. Es ist die Nummer 200, quasi rund. Diese Folge beschäftigt sich mit der Fanboys-Folge 200. Mhm. Zur Punkband mit diesem Namen, siehe 200 in Klammern Punkband. Zur zensierten Fernsehepisode von South Park, siehe 200 in Klammern South Park. Ja. Would you like to know more? Es gibt eine zensierte South Park-Folge mit 200. Ja. Naja, ich denke, wir machen mal das Bier auf. Und fangen dann langsam mit der 200. Folge Fanboys an. Jetzt müssen wir noch für den Effekt noch vor dem Mikrofon anstoßen. Du musst noch dein Bier aufmachen. Anstoßen viel lauter. Nein! Okay. Nein, das sind 500 Kalorien. Oh mein Gott. Das sind keine Carbs, oder? Da musst du doch. Ganz schlimm Carbs. Darf man bei Low Carb Bier trinken? Nee, Alkohol. Nein, ich muss heute eh noch Alkohol Geburtstag feiern. Oh, right, ja, stimmt. Das C und das H. Naja. Mit jemandem. Fuck. Nun ja, aber wir haben für den Effekt zumindest mal angestoßen. Das ist ja auch schon viel wert. Und dann dachte ich mir, die 200. Folge ist ja auch eine ganz gute, oder eigentlich dachte sich das Marcel, die 200. Folge ist eine ganz schöne Folge, um zurückzublicken. Ja. Auf die ursprünglichen Pläne, die man damals hatte. Und auch dazu habe ich einen Audioschnipsel rausgesucht. Lass uns mal reinhören. das wird so schlimm. Ich schäme mich so fremd. Naja, lass uns reinhören in die erste Folge. So fremd? Ja, wäre ja für mich selbst fremd. So für den, den ich damals war. Nee, egal. Genau. Lass uns mal reinhören, in wie das damals eigentlich alles angefangen hat. Ja, heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mir Martin. So, jetzt denkst du dir unsere Hülle, was ist das? Fanboys, was soll denn der schon mal an? Wir podcasten jetzt hier einfach mal, so haben wir uns gedacht. Ich hatte wieder Lust und habe mir willenlose Opfer gefangen, die nicht rechtzeitig davongelaufen sind. Ja, das bin ich. Ich wollte gerade sagen, das bin jetzt fürs erste Mal ich, aber ist ja nicht begrenzt, also das... Kommt dann drauf an. Mal gucken. Wie das dann so wird. Aber über was sprechen wir denn? Ja, so. Ich probiere das jetzt einfach mal hier so aus, habe ich mir gedacht. So irgendwie mal, was so war, TM. Ja, so irgendwie, was man so die letzte Woche so für sich persönlich als wichtig verortet hat, da kann man mal drüber reden. Und das ist im Regelfall ja dann irgendwie so ein Nerdkram. Also, weil man ist ja dann doch irgendwie sehr monothematisch. Naja, aber so rein nerdig, also kommt drauf an, was du dann alles da auch mit reinfasst. Also ja. Klar, wieder sehr computerzentrisch, aber durchaus auch irgendwie Medien und Spiele und. Ja, also ich denke auch, dass man dieses Mal so ein bisschen, bunt mischen kann und ein bisschen ausprobieren kann, was alles reinpasst. Und ich meine, wenn man Lust hat, über irgendwas zu reden, dann kann man drüber reden. Dafür ist ja das Internet da, ja, genau. Dass man da irgendwie Zeug reinstellt und es ist viel Platz. Genau, wir sprechen dann ganz einfach darüber und ob es euch interessiert, das könnt ihr dann selber entscheiden. Genau. Ich hab gehört, du machst Chaptermarken. Genau, oder? Wir haben Kapitelmarken, ganz wichtig. Ja. Also da kann man dann auch ungezwungen einfach Bereiche überspringen, die einen zu Tode langweilen. Ja. Vielleicht auch ganz gleich zum Ende. Hat man es hinter sich. Echt, gibt's am Ende was Tolles? Nein, aber dann hat man sich den Rest gespart. So. Ja. Ups. Da geht's gleich weiter mit der nächsten Audiodatei, die ich hier auf dem Dings drauf habe. Aber das Format war schon sehr stabil seit Anfang an. Die Rausschmeißer sind dazugekommen und ansonsten. Ja, ja. Wir hatten Kapitelmarken von der ersten Sendung an tatsächlich. Ja, das ist, die Rausschmeißer sind dazugekommen, damit man dann wirklich skippen damit man was kann. Hat, damit, wohin man sich lohnt, genau. Damit sich lohnt bis ans Ende. Sonst ist ja keine Chaptermark da. Ja. Und das Mission Statement ist auch ganz gut, so das, was uns die Woche bewegt hat. Ja, ja, ja. Aber das ist ja auch, naja, es ist jetzt keine Kunst, weil Laber-Podcast halt. Ja, aber man merkt, was sich verändert hat tatsächlich ist, es gibt nicht mehr diesen ewig langen, nervigen Titelmusik. Musikbett. Das hat mich dann doch an die erste Folge von CAE erinnert. Ja, manchmal liegt in der Kürze ja dann doch die Würze. So. Bei Trailern und Intros vor allem. Die einzige Frage, die ich zu Musikbetten habe, ist, warum jemals? Warum hat das je jemand für eine gute Idee gehalten? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich dachte mir, das ist irgendwie voll super und wir haben diesen produzierten Track mit 2 Minuten Laufzeit oder so gefühlt und der muss dann auch durchlaufen, weil unter den der News. Ist aber auch cool, also der ist schon wie sich das gehört. I like it. Ja. Also von hier aus dann nochmal schöne Grüße an Dom. Tja. Ja, ich bin ganz sentimental geworden, wie ich ihn gehört habe. Ja, so sehr die Gespräche vermisst. Man hört ihn ja nicht mehr, ja. Ist ja komplett abgeschottet von der Umwelt. Irgendwie in einem kleinen Kapuff in Cupertino. Und der Kontakt ist irgendwie auch abgerissen. Ich meine, Twitter ist ja eh nicht so der schwer User gewesen, aber er hat wohl sehr viel zu tun. Naja, und er hat halt immer so Geräte mit irgendwelchen kaputten macOS 10 und iOS-Versionen und dann funktioniert halt weder E-Mail noch iMessage noch sonst irgendwas. Und naja, es ist alles nicht einfach. Aber wir feiern weiterhin die 200. Folge von Fanboys mit der großen Fanboys-Gala, die sich ein bisschen dadurch auszeichnet, dass wir alles immer so machen, wie wir es immer machen. Ja. Und deswegen geht es jetzt über in die Was ist denn diese Woche so passiert? Ecke. Ja, ansonsten Reich. Könnte ich ein bisschen Live-Publikum simulieren. Ja, ja. Dann doch so viel. Aber immerhin kein Slow Clap. Immerhin kein Slow Clap. Das ist auch schön. Wir haben extra unseren Fan eingeladen. Unseren Fanboy. Ja. So. Es gab diese Woche ein lustiges, wo wir schon bei Apple Fails sind und uns Dom ja auch nochmal motiviert hat, ordentlich draufzuhauen. Es gab ein lustiges Ding, sie mit iTunes Connect. Und zwar, du hast dich eingeloggt in iTunes Connect. Und dann hast du plötzlich Apps gesehen, die nicht deine waren. Ja, das ist endlich mal Demokratisierung der Produktionsmittel. Randomisierung der Produktionsmittel. Ja, also ja, das ist ja auch ein bisschen so dieser Schleier des Unwissens. Rawls kann man mal in der Wikipedia nachgucken. Man macht die Gesetze mit der Voraussetzung, dass du nicht weißt, als was du geboren wirst, in welche Gesellschaft du geboren wirst und als was und musst vorher die Regeln festlegen. Ah, so ein bisschen kategorischer Imperativ in anderen Rahmen. Kategorischer Legislativ. Nice. Ja, es begab sich dann aber relativ bald. Welche hast du denn gewonnen? Ich durfte dann schon nicht mehr rein, als ich es mitbekommen habe, weil, das wollte ich gerade sagen, es begab sich dann bald, dass sie iTunes Disconnect quasi gemacht haben. sprich, das ist ganz abgeschaltet für ein paar Stunden. Weil es hätte mich schon interessiert, was ich jetzt randomisiert an Apps zugewiesen bekomme, aber zu spät. Ich hätte gerne überall reingeschrieben, this is little puzzle that goes on you. Sehr schön. Ja, ja. Nun ja, aber man hat dann, also es gab dazu auch keine Äußerung weiter irgendwie. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wer meine Apps potenziell gesehen hat und meine ganzen Daten sich gesaugt hat. Da ist man als Entwickler schon so ein bisschen, wird man da im Regen stehen gelassen. Es gab aber auch keine spektakulären Leaks danach. Zum Beispiel. Stimmt, ja. Oder dass einer eine App jetzt, depubliziert hätte oder so. Ja, du konntest halt auch so die kompletten Daten über AppFigures auch absaugen, aha, zum Beispiel. Konntest, weil AppFigures macht es ja automatisch. Ja, aber nur den aktuellen Tag und die aktuelle Woche. Ja. Okay. Also du hast halt plötzlich andere Apps in AppFigures bekommen für x Minuten. Aber irgendwie ist das nichts bekannt geworden, dass da jemand irgendwelchen Schaden angerichtet hätte. Nee. Ha. Ja, ansonsten haben wir eine Korrektur noch anzubringen, weil wir haben ja letztes Mal so selbstsicher behauptet, ja, diese Apple Watch, die kommt ganz sicher im März. Nicht wirklich. Also es hat sich jetzt tatsächlich bei diesem Investor-Call, der jetzt war, der Herr Cook dazu hinreißen lassen, zu sagen, alles gut, alles on track, die Uhr kommt im April. Das fand ich ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Weil man so das Gefühl hat, jetzt ist schon der ganze Laden hochgefahren für Watch. Was gab es da für Gerüchte, Mitarbeiterbriefings und was weiß ich alles, dass ich jetzt doch erwartet hätte, dass es März wird, weil April ist dann schon noch mal ein Stück weiter weg. Ja, ist die Frage, also man könnte ja schon noch mit Anfang April dann rechnen, so, aber keine Ahnung. Aber so an sich fühlt sich schon so ein bisschen an, als hätte es da noch Verspätungen gegeben in letzter Minute. Also ich glaube dem nicht so ganz, dass er da sagt, alles super und wir sind voll im Plan und wie geplant im April. Wie geplant einen Monat später als angekündigt. Ja, ja. Ja, aber das könnte alles sein. Ja, klar. Also ja, schau dir den Homebutton vom weißen iPhone an, vom weißen iPhone 4, der eine falsche Farbe hatte und deswegen die keine Ahnung, ein halbes Jahr verzögert hat, das weiße Phone. Ja, aber die Uhr kommt im April und es wird spannend. Ja, ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte dazu noch was sagen. Hm. Wenn sie dann nicht im April so plötzlich, sie kommt, wie angekündigt, im Mai sagen. Naja, also er hat ja gesagt, sie werden mit dem Liefern anfangen im April. Das heißt, wenn sie eine Uhr im Ende April ausliefern, dann haben sie ja schon gewonnen. Sie können quasi eine Uhr in den Apple Company Store shippen und Cook kauft die dann da und dann ist die Mission auch schon erfüllt. Sie werfen in Shenzhen eine Uhr auf einen Eselskarren und lassen den dann bis nach... Limited Availability. Ja, man munkelt ja auch immer, dass es vielleicht an der Batterie liegen könnte. Aber ich muss sagen, das ist überhaupt kein Problem, wenn die Uhr nur einen halben Tag hält, denn mein iPhone hält auch nur einen halben Tag und du brauchst ja das iPhone, um die Uhr zu steuern. Und ich habe das Gefühl, mit iOS 8.1.3 ist es jetzt nicht besser, sondern schlechter geworden. Das ist, weil du deine Rules Highscore schlagen willst. Das finde ich jetzt aber krass, weil wir haben ja das gleiche Telefon. Ja. Und ich habe jetzt, seit ich das 6 Plus habe, festgestellt, dass mein Telefon tatsächlich 2 Tage ohne Aufladen hält mal. So, das hatte ich davor nie. Also ich schalte jetzt schon immer die Bildschirmhelligkeit runter, damit es überhaupt so geht, aber einen Tag hält es auf jeden Fall nicht mehr durch. Krass, okay. Und ja, ich benutze es. Hast du viel Geokram laufen, so GPS-Ortung? Ich muss noch mal reingucken, ob sich wieder irgendwelche Apps vielleicht mit dem Update angeschaltet haben, die irgendwie im Hintergrund Kram machen. Das kann sein. Aber eigentlich war es mal so, dass ich ganz zufrieden war, dass ich auf dem iPhone nicht dieses Mikromanagement machen muss. Ja. Nun ja. Was macht 8.1.3 jetzt konkret? Verbesserungen. Ja. Nice. Alles ist besser. Also mir ist aufgefallen, dass mein Safari seitdem nicht mehr das Tab neu geladen hat. was die ganze Zeit passiert ist. Allerdings hatte ich durchaus auch schon wieder App-Abstürze, wo das Interface einfach eingefroren ist und dann passierte nichts mehr. Aber es könnte sein, dass Safari gefixt ist, was viel wert wäre. Reduces the amount of storage required to perform a software update. Was ja auch schon schön ist. Also die unsere Angst, dass Geräte dann irgendwann auf einer Version stehen bleiben, wenn sie voll sind, da haben sie so ein bisschen was gemacht. Ja, die Frage ist, bezieht sich das auf auf System-Updates oder auf App-Updates? Gute Frage. Software-Update. Hm. Welche Art Software haben sie da nicht gesagt? Ja. Vielleicht haben sie jetzt wirklich Incremental Updates mal angeschalten für iOS. Das wäre schon eine tolle Sache. Aber Müssten schon? Laufen die nicht schon? Ich erinnere mich, dass wir mal Carcassonne ausgeliefert haben und dann hat einer gesagt, hey, ihr habt nichts geändert und das sind wieder 200 MB. Und dann haben wir gesagt, nee, es sind nur 20 MB, nur im App Store steht dann da, du musst 200 MB ziehen. Ich erinnere mich da dunkel. Echt, haben wir das? Ich glaube Incremental Updates. Kann schon sein, dass das, aber bisher war es doch so, dass man irgendwie die doppelte, oder war das nur für Betriebssystem-Updates, dass man die doppelte Menge frei haben musste? Wahrscheinlich war das nur. Das war für iOS-Updates, dass du mindestens nochmal so viel, zweimal so viel frei haben musst, wie groß das Ding ist. Ui. Das war bei Apps früher aber auch so. Ja. Dass ich glaube, du Apps wesentlich mehr frei haben musstest. Das geballte Hintergrundwissen. Wie wobei das ja zwei unterschiedliche Dinge sind, ob du jetzt mehr frei haben musst oder ob es ein Incremental Update ist. Ja klar, das compoundet sich gegenseitig. Ja, verschlimmert. Aber das Ding ist halt, es gibt wenig Alternative zu Incremental Updates, wenn du verhindern willst, dass du so viel frei haben musst für ein Update. Ja. Tja. Also ich habe schon Apps gesehen, die nur Teile abgedatet haben. Ja, dann ist es jetzt vielleicht für Betriebssystem-Updates neu. Was irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber egal. Ja. Ja. Sie haben irgendwas gemacht. Und keinen Sinn ergeben auch. Dann wollte ich einen Witz machen wegen der Zahl, weil die so gut passt zu 8.1.3. Aber du sagst jetzt, dass die Zahl gar nicht stimmt. Das ist aufgeschrieben. 74.6, also. Du hast 18,3 Milliarden aufgeschrieben. Was auch immer. 18,3 Milliarden hast du aufgeschrieben. Ich wollte nur den Hörern und den Hörerinnen irgendwie klar machen. Ich wollte mir die Peinlichkeit jetzt ersparen, dass du die Nummern nennst. Also ja, Apple hatte auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Quartal. Offensichtlich 74,6 Billion. Ja, da geht es jetzt um Gewinn, nicht um Umsatz. Okay. Bei den 18,3 Milliarden. Also ich weiß nicht genau, ob es 18,3 Milliarden waren. Es war auf jeden Fall das umsatzstärkste Quartal eines Unternehmens. Ja. Überhaupt. Ja. Ja. Und Schröder beißt sich ins Knie, weil er auf Gazprom gesetzt hat. Die hatten nämlich jetzt nur noch das zweitbeste Quartal eines Unternehmens. Das ist natürlich eine Schmach für Schröder. Ja. Genau. Ja, und er sollte sich mal umsehen, ob er sich nicht einen neuen Job suchen soll. Aber deine 18,3 könnte richtig sein, weil du kannst diesen Witz also noch reißen. Weil Apples Net Profit totaled $18 billion for the quarter. Also der Profit, die ist dann wieder 18. Ja, das meinte ich ja. Genau. Das sind auch Gewinn genannt. Das sind die gleichen Ziffern, wie in dem iOS-Update, das letztens rausgekommen ist. 8, 1 und 3. Ja. Damit können wir jetzt in die Zukunft orakeln. Nein, also es ist auf jeden Fall schon, erstaunlich, dass Apple diese Umsatzzahlen vorweist, wo letztes Jahr irgendwie jeder Zweite gesagt hat, Samsung wird Apple nun komplett platt machen. Ist jetzt nicht passiert und zwar, Apple hat einfach größere Telefone gemacht. Ja, es ist schon ein bisschen bitter. Ja, es ist schon ein bisschen traurig. Ja. Ich habe auch eine schöne Studie von vor, weiß nicht wie vielen Jahren, gesehen, die gesagt hat, 2015 wird Apple überholt und der neue Marktführer im Smartphone-Bereich ist Microsoft Windows. Oho. Na, jetzt mit HoloLens. Microsoft Holographic. Voll. Genau, und dann noch diesen den zweiten Irrtum, weil ich ihn jetzt eigentlich schon fast reproduziert habe. Apple war noch nie Marktführer im Smartphone-Bereich, was die Stückzahl anging. Ah, tja. Es war eine Zeit lang mal Nokia. Und seit längerer Zeit Samsung. Ich glaube, im letzten Quartal haben sie aber ungefähr so viel verkauft wie Samsung. Hm. Ja. Tja, wieder was gelernt hier bei den Fanboys. Tja, wir können nur wieder anmerken, Apple ist doomed und weiß nicht, das passiert jedes Quartal wieder und es wird immer mehr, I don't know. Ja, aber doomed ist tatsächlich the unofficial Apple Weblog, die jetzt von AOL dicht gemacht werden, zusammen mit Joystick, die ich auch sehr gerne gelesen habe. What the F? Rekonsolidierung, bla, Restrukturierung. Ja, da habe ich gelesen, dass AOL immer noch den meisten Umsatz mit Internetzugängen macht. Mit CDs. Im Ernst? Gott. Ja. Okay. Oder den meisten Profit. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, den meisten. Na gut, den Profit würde mich jetzt nicht wundern, aber. Den meisten Profit, glaube ich. Weil sie wollen ja irgendwie, das ist ja irgendwie ein bisschen alt, das Modell. Ja, ein bisschen. Geld zu verdienen. Ja. Ja, aber weißt du Näheres, warum da jetzt gespart wird? Es ist einfach nur so generelle Einsparungen und die haben halt gerade so eine Reorganisation, was die Firma angeht und haben sich gedacht, das brauchen wir jetzt nicht mehr und haben halt Joystick haben sie jetzt in Engadget zusammen mit Tourwe reingefoldet. Zusammengelegt. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt zu AOL gehört. Tja. AOL gehört mehr. Jetzt würde ich es auch nicht mehr lesen. Das auch sehr bekannte Blog AOL Autos wurde zusammengelegt mit Autoblog, was wohl auch zwei AOL-Blogs über Autos sind. Okay, interessant. Gibt es auch einen Blog über CDs? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Aber die wird nur auf CDs ausgeliefert. Das ist ja ganz interessant. Es wurde ja ewig diese IT-Geschichte erzählt mit den vergrabenen Cartridges. Mhm. Aber ich frage mich, wo sind die 18.000 Milliarden AOL-CDs begraben? Ja. Da sollte man mal den Carbon Footprint ausrechnen von diesen CD-Pressen. Nun ja, gerade um Joystick ist es sehr schade, finde ich. Ja. Tourwe habe ich jetzt schon länger nicht mehr gelesen, da kann ich ja nicht viel zu sagen. Aber ich habe beide länger nicht mehr gelesen. Hm. Ich habe mich erst dadurch wieder erinnert, dass ich das früher immer gelesen habe. Mhm. Also noch Blogs lasen. Ja, die guten alten Zeiten. Mit RSS und Blogs. Naja, so Apple-Blogs lese ich schon hin und wieder. Hm. So, was liest du denn da so? Mac-Rumors. Also wer bei Tourwe... Daring Fireball, das ist ja kein echtes Mac, aber es ist schon ein Mac-Blog. Ja. Ich habe die halt im Twitter drin. So. Ja, klar, das kann man natürlich auch machen, sich das darüber zu holen. Twitter wirbt jetzt, Twitter, das wollte ich nur kurz reinschieben, weil das nicht auf der Agenda steht. Mhm. Ab heute gibt es deutsche Twitter-Werbung. Ja. Yay. Yay, promoted tweets. It's good for business. Das Interessante auch dabei... ich wusste gar nicht, dass es noch keine deutsche Twitter-Werbung gab. Doch, man konnte bisher die Werbung abschalten, wenn man in den Settings als Land Deutschland eingetragen hat. Ah ja, weil die ja keine deutsche Werbung haben. Wunderschön. Nun ja. Aber man kann jetzt seine Tweets bewerben. Ja, ist ja auch manchmal wichtig. Ja, und man kann sich auch Followers irgendwie gedönsen. Ja, genau. Und noch was? YouTube und Nintendo. Ja. Stimmt. Jetzt den großen YouTuber-Nintendo-Skandal, weil Nintendo irgendwie für die Let's Plays Geld abhaben möchte. Nee, also Skandal ist das nicht. Also das, was neu ist jetzt, also bisher war es so, Nintendo nahm 100% der Werbeeinnahmen von Nintendo-Videos. Und mittlerweile haben sie sich darauf geeinigt, dass sie einen Revenue-Split von 60-40 machen, glaube ich, oder so. Aber das ist halt immer noch wesentlich weniger als die 100% von allen anderen Spielenfirmen, die irgendwie nichts dagegen hat, wenn man auf YouTube Werbung für sie macht. Ja, Nintendo. Nintendo. Die Firma mit dem Geschäftsmodell aus dem letzten Jahrhundert versteht aktuelle Technik und aktuelle gängige Internetseiten nicht und hat auch kein Interesse daran. Ja. Und das zeigt sich. Pff, Nintendo. Aber wir müssen jetzt nichts bezahlen. Wir haben ja auch keine Werbeeinnahmen. Wie oft haben wir den Namen schon gesagt? Ich glaube, 8-mal darf man. Ja, ja. Das ist dann Free Use noch. Das kommt dann später noch. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal blechen. Ja, aber vorher habe ich noch einen Tipp. Und zwar habe ich gerade so ein bisschen rumgespielt mit FaceTime und Konferenz, Videokonferenzlösungen. Also das klingt jetzt höher getrabt, als es ist. Also ein bisschen mit FaceTime rumgespielt. Und ich habe festgestellt, es gibt so geheime Preferences bei FaceTime, mit denen du anschalten kannst, dass automatisch alle Anrufe angenommen werden von bestimmten Personen. Oh, Enable so. NSA Mode ist genau, nicht Yes. Sozusagen, ja. Also ich habe jetzt bei uns im S/Konferenzzimmer auf dem iMac quasi eingestellt, dass ich da immer mich reinkonferenzen kann, so von meinem Computer aus. Und das ist ganz lustig, es funktioniert. Also nice. Ich habe da auch, ich verlinke das auch mal. Und man muss da im Wesentlichen zwei Pref-Sachen reinschreiben, nämlich einerseits, dass man es anschaltet und andererseits, für wen das gelten soll. Und dann geht's ab. Das ist cool, witzig, aber auch ein bisschen spooky. Ja. Und das heißt, du kannst da jederzeit jetzt anrufen. Ich kann da jederzeit anrufen und der nimmt automatisch ab. Aber das Licht von der Kamera würde angehen. Ja. Also geht an. Man würde es auch sehen. Nee, Es geht ja auch das FaceTime-Fenster auf und ich man sieht meine Fresse. Ich habe ja auch. Also kann man FaceTime auch als Babyphone benutzen? Kann man. Aber dann muss man das Baby anrufen. Das ist nicht so praktisch. Schläfst du noch? Klingeling. Schläfst du noch? Ja. Okay. Ja, und ich habe mit Ducktape eine Fischaugenlinse auf den Mac draufgeschraubt. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Wir basteln. Sehr schön. Wir basteln uns was. Gut, wo wir schon bei Produkten sind, die man mit Ducktape verbessern kann, kommen wir zum Konsum. Das erste kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Ducktape verbessern, aber ich wollte das kurz erwähnt haben. Es gibt nämlich jetzt von Procreate, die man kennt als iPad-Malprogramm, gibt es jetzt auch eine kleine Version für dein iPhone. Das Ganze nennt sich Procreate Pocket und kann man sich mal angucken. Gerade wenn man so auf mit dem iPhone irgendwie malen steht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Persönlich kenne ich natürlich nichts, aber ich habe in meinem Feed schon von den Leuten, die sowas können, da ganz gute Ergebnisse mitgesehen. Ja, jetzt scrollen sie alle die Bilder durch und sind voll begeistert. Also das ist der Link ist es wert, geklickt zu werden, allein um die Demo-Art zu sehen. Es ist. Oh. Aber das ist nicht iPhone. Nee, das ist teilweise auch iPad. Aber auf dem iPhone sieht das auch ähnlich beeindruckend aus, was sie dann auf dem iPhone gebaut haben. Okay, also die iPhone-App ist wohl noch nicht, entweder noch nicht da oder noch nicht verlinkt, weil der Store-Link führt mich zur iPad-App. Ah, Procreate Pocket. Ah, okay, genau. Okay. Ah ja, ich sehe schon, kostet 3 €. Ja. Hat keine In-App-Purchases, was sehr angenehm aussieht. Ja, kann man mal machen. Cool. Und kommt bestimmt für die Uhr. Bestimmt, auf der Uhr malen ist ja auch noch die letzte Grenze, die undiscovered country. So. Wenn Dom jetzt da wäre, dürfte er da auch nichts dazu sagen. Ja, aber Dom kann was sagen zu, was er gerade so an Videospielen spielt, weil auch das hat er uns da bin ich gespannt. In seinem Beitrag noch geschickt und das spielen wir jetzt mal ein. Die Sache, die ich noch machen darf, ist Computerspiele spielen. Ja, ich komme zwar auch weniger dazu, als ich es gerne hätte. Aber was mich sehr gefreut hat, ist, dass jetzt zumindest hier in Amerika, ich hoffe in Europa vielleicht auch, auf der Wii U jetzt direkt die alten Wii-Titel erscheinen. Der Reihe nach ein paar zumindest, ohne dass man in dieses komische alte Wii-Menü umbooten muss. Und für mich natürlich die große Freude, dass Metroid Prime den Weg geschafft hat in dieses Format. Und ich werde es nochmal durchspielen. Ich habe mir sogar hier in Amerika den ersten Teil nochmal besorgt, also die Trilogie auf der Wii-Scheibe, die man ja leider nochmal extra kaufen muss, weil in Amerika natürlich ein anderer Region-Code ist als in Deutschland. Schade. Und ich habe den ersten Teil durchgespielt wieder und den zweiten ein bisschen angefangen und dann aber gewartet, bis jetzt wirklich so die Wii U-Version rauskommt, weil das Umbooten nervt schon immer, ist ein bisschen hässlich. Ja, aber da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten, was habe ich noch so gespielt? Ich habe mir eine PlayStation 4 zugelegt, auf der habe ich Peter Dinklage gespielt, der leider noch gar nicht so auftaucht. Wobei, aber im nächsten Teil, was ja auch bald rauskommt, also Telltale, Game of Thrones, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen, passt gut in die ganze Landschaft rein und war mir ein Vergnügen. Und darüber hinaus habe ich einfach alte Sachen nachgespielt. Hier in Amerika kommt demnächst der neue 3DS raus. Ich weiß nicht, wie das in Europa ist. Das ist echt schlimm. Kaum ist man nicht mehr vor Ort, beschäftigt man sich nicht mehr damit, wie die Release-Daten dort so sind. Ich freue mich drauf, weil ich will ja eigentlich schon länger mal das Mario Kart auf dem 3DS ein bisschen weiterspielen. Und ich habe das auch schon in der Schublade. Und ich hoffe auch, dass ich vielleicht Super Mario Smash Bros. Endlich mal irgendwie verstehe. Weil es soll ja sehr gut sein auf dem 3DS. Ja, Destiny. Ich dachte, der neue 3DS wäre schon draußen in Amerika. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, da gibt es diese Zeitverschiebung. Ja, stimmt. Es gab so ein Kerfuffel, dass er dass Nintendo ihn so angekündigt und dann nicht nur in Japan, nicht in Amerika verkauft hat. War das nicht der neue 3DS XL? Ach, das ist was anderes? Ja. Oh Gott. Ja, ich blicke da auch nicht mehr durch. Ich dachte zumindest, ich hätte schon, vielleicht täusche ich mich auch, keine Ahnung. Weiter im Konsumkontext. Ich habe als nächstes auf der Liste das Darkest Dungeon. Das bist du, Tobi, oder? Ja, das ist jetzt in Early Access gegangen. Das hatte ich auf Kickstarter gebackt. Und das ist so ein Dungeon Crawler, ich glaube, weitestgehend prozedural erzeugt. Das Interessante dabei ist, dass es so eine Insanity-Mechanik gibt. Also verschiedene Ereignisse kosten dich, Sanity, wie übersetzt man Sanity? Machen dich verrückt, kratzen dich an der Stabilität. Wie heißt das? Wie heißt Sanity auf Deutsch? Ah, scheiße. Gesundheit. Die Geistesgesundheit. Ja. Jedenfalls hast du so eine Stress-Value, die geht von 0 bis 100. Sachen wie ein Mitstreiter wird tödlich verwundet oder du findest irgendwelche grausamen Leichen oder stolperst in eine Falle, kosten dich Sanity, erzeugen Stress bei dir. Und wenn die Stressleiste voll ist, fangen deine Leute an durchzudrehen. Und wenn einer durchdreht, das kostet dich natürlich auch wieder Sanity. Das heißt, da gibt es eine Kettenreaktion, dass wenn einer mal anfängt zu spinnen, spinnen alle. Es hat so eine handgemalte Optik, die ich relativ nett finde, die auch so ein bisschen wie dieses Erster Weltkriegsspiel, über das wir mal geredet haben, Valiant Hearts, genau. Ja. Die deswegen mit recht sparsamen Animationen auskommt. Es hat schönes Voice-Acting drin, also nicht wirklich Acting, das ist halt so Voice-Overs. Es sieht schon ziemlich rund aus für ein Early-Access-Spiel, es ist noch Early-Access. Und mehr kann ich auch gar nicht sagen, weil ich das jetzt heute kurz vor dem Podcast eine halbe Stunde angezockt habe. Die Missionen gehen oft schief, scheint noch so eine Charakteristik zu sein. Also du musst oft Fersengeld geben und dann doch abhauen und quasi mit dem bisschen Gold, was du dir schnappen konntest, zurück in die Stadt und da versuchen, den Stress von den Leuten abzubauen, indem sie in die Kneipe oder ins Bordell oder bei Beten gehen. Es sieht sehr witzig aus und ich glaube, ich werde das noch ein bisschen länger zocken. Cool. Uns erreicht gerade ganz aktuell im Chat die Nachricht, dass es den neuen 3DS, Klammer New 3DS, in Amerika und Europa am selben Tag geben wird, nämlich am 13.02. Wahrscheinlich waren die Leute, die ich da gesehen habe, so wahnsinnig, das aus Japan zu importieren. In Amerika gibt es nur die XL-Variante und in Europa gibt es die XL und die kleine Variante. Das war so diese XL-Geschichte, die da noch dazu kam. Ja, vielen Dank an Wiredep an der Stelle, um die Fakten nachzureichen, die wir nicht haben. Als nächstes habe ich auf der Liste ein Hörspiel namens 39. Ja, 39 vom WDR produziert, ist auf der einen Seite ein Hörspiel, aber auch eine App. Man kann das Hörspiel also als App erfahren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es direkt ein Spiel ist. Es ich bewege mich da durch statische Bilder mit so einem Filter, der sie ganz nett und lebhaft macht, und kann mir gewisse Hörspielschnipsel auch auswählen. Also ich sehe nicht, was ich mir auswähle. Ich kann bestimmte Szenen betreten und angucken, und dann kommen bestimmte Hörspielschnipsel. Hm. Ich habe es jetzt erst zur Hälfte gespielt, hat mir aber eigentlich viel Spaß gemacht, weil das Hörspiel sehr gut produziert ist. Hm. Und die App nicht schlecht genug, dass es mich abgeturnt hätte. Verstehe. Es war interessant. Im Grunde war es ein bisschen so ein Gefühl, was ich mir von Sailor's Dream versprochen hatte. Ich wollte gerade sagen, es klingt durch Sailor's Dream. Sailor's Dream ist optisch interessanter und spannender, aber gerade so diese Art, die Geschichte zu entdecken und Ausschnitte zu hören und dieses Puzzle zusammenzusetzen, da muss ich fast sagen, das ist denen besser gelungen. Hm. Worum geht's da storymäßig? Es ist, glaube ich, so ein Spionageplot, mit irgendeinem G8-Gipfel-Kram und so. Aber ja, macht bis jetzt Spaß. Hm. Cool. Ja, das muss ich mir angucken. Als Hörspiel-Fan und Radio-Play-Fan klingt das interessensrelevant. Ja. Ist offensichtlich mit Gebührengeldern entstanden, denn es ist kostenlos runterzuladen. Na, schön. 39 im App Store. Das und gibt es, glaube ich, auch für Android. Gut. Ich ziehe dann noch ein Ergebnis vor, das wir aus der letzten Sendung quasi zu vermelden haben. Du hattest ja eine Checklisten-App gesucht. Ja, ich hatte viele Zuschriften, die alle irgendwie nicht so 100% in das reingepasst haben, was ich mir vorstelle. Ich bin da extrem, extrem picky auch, aber es musste wirklich die zwei Punkte, ich kann einfach Items erzeugen und ich kann Abgehaktes wieder auftauen. Es gab zwei Apps, die es auch erfüllt hätten, beides Einkaufslisten-Apps, in lustiger Weise Groceries auch, von der Sophia Teutschler. Da kannst du Einkaufslisten abspeichern und dann wieder alles enthaken. Aber das war so ein bisschen Missbrauch, Zweckentfremdung. Hm. Und da bin ich auf ITA gekommen. Hm. IDA, whatever. ITA. Hm. Ja, und das macht das. Das funktioniert für dich. Das ist super. Also das macht genau das, was du willst. Macht genau das. Du kannst Listen anlegen, in den Listen Items anlegen. Die bestehen aus einem Namen. Die haben keine Subfelder, keine Menge, keine Textstyling und so. Du kannst sie neu sortieren, du kannst sie anhaken, abhaken und es gibt einen Mach die ganze Liste neu Knopf. Das klingt gut. Wenn sich jemand diese App auf meine Empfehlung hinkauft, in den App Settings ist ein Schalter Enable Restore Action oder so. Erst dann hat der diese ganze Liste wieder auftauen. Verstehe. Aktion. Frag mich nicht, warum das in den Settings erst anzuschalten ist, aber so ist es. Und ja, also ich bin jetzt, ich mache damit jetzt meine, ich gehe ins Schwimmbad und darf den Bademantel nicht vergessen, habe ich nämlich letztes Mal vergessen. Okay, da muss ich jetzt Einspruch, das ist die App, die du mir gezeigt hast. Ja, genau. Weil da war ich super enttäuscht davon. Oh. Ich finde, es ist überhaupt nicht das Look and Feel, was ich mir von der App vorstelle, die du da beschrieben hast. Ich bin inzwischen weg von Look and Feel und hin zu sie tut das, was ich will, weil es gibt welche mit Look and Feel, die aber irgendwie halt nicht das Gleiche machen. Ja, ja, gut, aber die Reibung. Die Liste wieder herstellen ist zum Beispiel jetzt auch so das ein stimmt, das seltsamer Dreifach-Tap oder was. Ja, unten die Share, den Share-Button und dann unter dem Share-Button ist, wenn du die Preference enabled hast, auch ein Restore Completed Items. Ja. Okay, das ist, fühlt sich ein bisschen gehackt an. Ja, ja, das ist eine Aktion, die muss ich nur einmal pro Schwimmbadbesuch machen. Hm. Listen anlegen geht schnell, abhaken geht schnell. Ich habe, was ich brauche. Ich bin halt der Meinung, dass solche Sachen auch Spaß machen können. Tja. Wenn du da ein schönes Feedback kriegst. Ja, vielleicht mache ich mein Apple Watch Projekt ja doch noch. So eine spaßmachende To-Do-Listen-App ist sicher, gibt sicher noch nicht so viele. Ja. Tja. Dann vielleicht noch kurz zu letzter Woche Grim Fandango. Ich habe jetzt ein bisschen weitergespielt. Und muss sagen, ich finde es Auf der einen Seite schlag mich. Das hässlichste LucasArts Adventure, was ich kenne. Optisch. Die Farben, und ja, also das ganze Art Design. Echt? Und dann gab es diese eine Szene mit der Collage, das war schon wieder lustig. Da war ich total, was ist jetzt passiert? Also The Land of the Living, meinst du? Ja. Also da war ich total, das war sehr strange. Ansonsten, so storytechnisch macht's Spaß. Die Rätsel sind halt wieder, einige fand ich ganz cool und dann passiert's halt oft wieder, ich habe jetzt hier einen Gegenstand, ich habe keine Ahnung, was das Rätsel sein wird, ich weiß, dass ich damit das und das machen muss, weil halt die Dinge da sind, die es gibt. Und andere Sachen wie, ich versuche den Ballon irgendwo zu verwenden und sagt er, dafür ist ein Ballon nicht gemacht. Und für das Rätsel, wofür der Ballon dann benutzt wird, dafür ist ein Ballon ganz sicher nicht gemacht. Tja. Also da muss ich echt sagen, die haben das über 10 Jahre gemacht damals, diese Adventures. Und jetzt sind es ja noch wesentlich mehr Jahre. Viel haben sie nicht dabei gelernt, was das Rätseldesign angeht. Nee, es ist halt irgendwie auch, es war sehr in seinen Formen einfach festgefahren. Also im Grunde möchte ich mich lobend äußern, dass ich immer noch motiviert bin, es weiterzuspielen, obwohl ich es hässlich finde. Irgendwas scheint es ja auch zu haben. Tja, also ich kann das auch nur empfehlen im Prinzip, weil also ich sehe das mit dem Art-Design ein bisschen anders. dieser Art-Deco-Stil, den sie da umsetzen, der gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Also ich finde es, na gut, mal abgesehen davon, dass es aussieht wie das erste Myst von der Qualität der Renderings. Ja. Aber vielleicht spiele ich auch einfach so viele Retro-Spiele, dass ich da... Weiß ich nicht, bei Pixel-Retro-Spielen habe ich überhaupt kein Problem. In Monkey Island 2 schaue ich mir immer noch mit Lust an. Sogar in Loom oder so. Oder Maniac Mansion. Das ist jetzt übrigens, um da kurz einzuhaken, der aktuelle Retro-Zirkel-Titel, der jetzt in der nächsten Folge besprochen wird, ist Loom. Falls du auch... Ja. Ihr besprecht Retro-Zirkel Loom? Wir besprechen Loom beim nächsten Retro-Zirkel, ja. Ohne mich. Ach, das ist unglaublich. Wenn du also nur Also Loom, eins meiner Lieblingsspiele. Interessant, es wird ein Loom, ich glaube, es wird ein Loom Postmortem geben auf der nächsten GDC. Oh, das ist ja spannend. Und Brian Moriarty. Ist, also auf darauf der jetzigen GDC? Aber die ist im März, oder? Ist die nicht jetzt schon? Ich glaube, die ist im März. Stimmt, das ist März. Stimmt, das ist März, du hast recht. Genau. Ich lese nur überall schon die Ankündigung, für wo man überall hin muss. Wenn du die Release Dates für die Apple Watch machen würdest, würde die im September kommen und du kündigst sie im Oktober an. Ja, so geht das. Ja. Gut. Ich habe gerade eine Überleitung versucht, aber ich finde keine. Dominik erzählt uns noch, was das so gerne, wie das so mit seinem Medienkonsum aussieht in Amerika. Jo, ansonsten, was mich sehr irritiert hat hier in Amerika, ist, dass man gar nicht so leicht an den Fernsehcontent rankommt, also an Fernsehcontent ohne Werbung. Also ich habe ja immer schon zu Hause rumgejammert, wie das denn so ist. Und hier ist es nicht viel besser, weil auf iTunes kostet alles genauso viel wie bei uns ungefähr so umgerechnet. Also auch die beschissene Geschichte mit HD ist teurer als SD für Serien und alles eigentlich schon in einer Preisklasse, die man sich nicht so leisten will. HBO direkt kaufen geht nicht ohne eine Cable Subscription. Auf eine Cable Subscription hatte ich hier überhaupt keinen Bock. Das heißt aber dann auch, dass um überhaupt die Standard-Sachen zu gucken, wie jetzt irgendwie Grey's Anatomy und Parenthood und so dieses allgemeine Zeug, darf man sich einen Hulu Plus Account kaufen, wofür man dann praktisch alles mit Werbung online gucken kann. Und zwar auch nur so lange, wie es jetzt gerade rauskommt. Also bei Hulu Plus ist es so, dass die letzten paar Folgen rauskommen. Wenn du ein bisschen spät dran bist, die Staffel anzufangen, zu gucken, dann siehst du die Folgen auch nicht mehr. Also Hulu Plus ist mehr oder weniger so eine Alternative zur Cable Subscription, aber auch mit demselben Nachteil, dass es Werbung gibt. Zahlst du dann $7 im Monat, bist du auch nicht so glücklich. Was super funktioniert, ist Netflix, das habt ihr ja jetzt auch inzwischen. Und Netflix ist sogar weltweit verfügbar. Das ist ganz schick. Das heißt, ich habe hier meinen amerikanischen Netflix-Account mir gekauft Und mit dem kann ich mich auch in Deutschland einfach einloggen und habe da großartig den Tatortreiniger geguckt. Kann ich sehr empfehlen. Also unbedingt gucken den Tatortreiniger auf Netflix oder wie auch immer ihr rankommt. Was ich auch machen konnte, war in Amerika jetzt dasselbe, was ich umgekehrt in Deutschland gemacht habe. Mit meinem deutschen Account in Amerika kann ich auf iTunes trotzdem den deutschen Kram mir kaufen. Und da konnte ich sogar den Tatortreiniger dann fertig kaufen. Das war super. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ich gelobe Besserung, dass ich vielleicht doch ab und zu so auf mich mal reinmelde. Ansonsten wünsche ich uns zum Teil auch, aber natürlich hauptsächlich euch, weil ihr ja weitermacht, Martin, Marcel und Tobi, herzlichen Glückwunsch zu der 200. Folge. Und ja, jetzt lasse ich mal wieder ein bisschen mehr euch zu Wort kommen, weil das mit dem Monolog ist schon ein bisschen komisch. Also, liebe Grüße aus Amerika und vielleicht schalte ich mich ja öfters mal zu mit irgendwelchem monologischem Gesabbel, wenn ich mir das jetzt nochmal anhöre und mir das gefällt. Wer weiß. Ciao, ciao. Ja, schöne Grüße zurück nach Amerika. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, wir freuen uns über Gastbeiträge vom Außenkorrespondent. Er kann ja dann, er kann einfach den Computer anfacetimen, der dann automatisch in die Sendung einschaltet. Ja. Kann, ich kann ihn ja noch freischalten dafür. Ja. Da muss er dann nur, muss er gar nicht früher aufstehen. Aber das habe ich jetzt richtig verstanden, Hulu Plus ist Hulu Plus Werbung. Nein, Hulu ist ja immer mit Werbung. Okay. Verstehe. Hulu ist schon Hulu Plus Werbung. Ja. Hulu Plus ist nur noch extra für Werbung. Okay, das wollen wir gar ich nicht. Ich möchte aber anmerken, als wir Netflix bekommen haben, da war Dom schon noch wir und noch nicht die. Ich habe ja schon seit einem Jahr einen US-Account oder also zwei. Ich glaube eher zwei. Und benutze halt dann so einen DNS-Hack-Dienstanbieter, der dich halt dann in Amerika verortet. Unblock Us heißt das, glaube ich. Kannst du dann auch umstellen, so ich bin jetzt gerade in Kanada und dann kannst du irgendwie Kanada-Kram gucken. Ist ganz nett. Das ist auch so eine komische Zwischenzone. So, du zahlst ja Geld, du konsumierst ja gegen Geld den Dienst, aber eigentlich auch auf eine Art, die so nicht unterstützt ist. Nee. Nicht so 100% Terms of Service ist. Mhm. Ich meine, Pirate Bay ist dann am anderen Ende von dem Spektrum und so in Amerika wohnen und da den Account haben am einen. Das ist ja interessant. Ja. Conundrum. Ja, ja. Aber ich will den Content und ich zahle auch dafür, aber so, ja, auf diesen deutschen Kram habe ich da nicht so viel Lust. Das war die T-Uhr, oder? Das war ein Anruf. Die T ist fertig. Und das Telefon steckt noch am Mischpult, deswegen hat es geklingelt. Ja, aber an sich ist der T auch fertig. Ja, langgezogen, 200 Folgen langgezogen. Ja, jetzt ist er endlich fertig. Wir können einen neuen Beutel einlegen und dann geht's weiter. Die nächsten 200 Folgen ziehen lassen. Ja, in diesem Sinne, Tea Time und lasst es euch schmecken. Ja. Auf die nächsten 200. Auf die nächsten 200 und bis nächste Woche. Ciao. Ade. Tschüss. I learned four chords from a man on the beach. He took a few moments out of his day to teach and encourage me. I had only been playing for 3 or 4 months. Looking back, I can see he was only being nice. What a difference a few kind words from a stranger can make when you choose to listen to them, when you choose take them to heart. If only there was a way to filter out the noise, then we could only hear the good stuff and block out all the poison. I'm not sure if I started now, I'd have the courage to grow and stick it out with the nonsense of anonymous trolls picking their noses, typing up storms of bile and hatred everywhere. But what a difference a few kind words from a stranger can make when you choose to listen to them, when you choose to take it to heart. Find yourself nearly beat. Come back to this song and listen to me. I wanna tell you that you are worth it. You are grand. Take whatever you're working on by the hand and see it through. Yeah, see it through. Gotta see it through. I want you to. What a difference a few kind words from a stranger can make. When you choose to listen to them, when you choose to take them to heart. If only there were a way to filter out the noise, then we could only hear the good stuff and block out all the poison. Hear the good stuff.